Momentan sind es die kleinen Freuden vom Leben, die den Tag ausmachen. Sei es etwas Kies in der Hand, Happy Talks mit deinen Gespönchen übers Netz oder eine brandneue Folge von deinem wöchentlichen Stromstoss, hier auf SRF Virus. Mit dieser ultimativen Glücksdreifaltigkeit schlittern wir von links nach rechts über den Balkon, immer mit rhythmischen Fußbewegungen irgendwo zwischen Hüfthöhe und Hals über Kopf. Während wir uns schleichend Richtung Normalität bewegen, pumpt Ampere diese Woche ignorante Ghetto House, UK Garage und edelste Disco Cuts à Discretion. Unmengen Quality Music und das mal aus Luzern. Das Label Dionysian Mysteries hat es mir in der letzten Woche besonders angetan. Zu diesem Imprint gibt es dann in der nächsten Woche mehr. Wer introspektive Techno-Esoterika erwartet, ist das mal definitiv an der falschen Adresse. Ampere öffnet es hier zum sommerlichen Kontrollverlust mit einer Selecki aus gnadenlosem Vorwärtsstoff sowie einem Soundtrack zur Prösi-Session. Wie immer findest du alle Songs in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Viel Liebe geht raus an die Isolationscrew. Jetzt ist aber Zeit für neue Lieblingstunes. Das ist die 36. Folge von Ampere. Mit mir und Benny, hier auf SRF Virus. Conductor. Einzige Sekunde von dieser Show mit Belanglosigkeiten verschwendet. Das sind gerade zwei Tunes vom gleichen englischen Label, die mich momentan total happy machen und Vorfreude auf die hoffentlich bald zurückkehrende Clubsaison nur noch mehr beführen. Der Conductor, der Labelhead von Kiwi Records aus London, hat in den vergangenen Monaten gehörig Eindruck im Ampere HQ gemacht. Sein Label ist mitverantwortlich für die Rundumerneuerung der längst totglaubten Garage-Szene, die im 20 mit einer ganz neuen Ästhetik und ein bisschen mehr Humor umdecken kommt. Wir sind eingestiegen mit dem Track Vitamin C vom Labelboss himself und steppen weiter in Sharda Remix vom Track Shapes im Original von Sammy Virgi. Beides hedonistische Allheilmittel gegen Quarantäne-Depris mit bisschen Sunshine und Dachterrassenflex. Etwas, was man vermutlich in dieser Show öfters hören wird. Ampere Certified. maximalem Vitamin-C-Level hypen wir uns weiter ins moderne Ibiza, dort wo Love Childs von Garage und Tech House standesgemäß für Gruppentranszendenz sorgen können. Next up ist ein Dude namens Iglesias, der garantiert nichts mit dem Julio und dem Enrique zu tun hat. Der Name per se hat aber Swag. Ich habe draufgeklickt, ist geil gesehen. Drum jetzt auch hier bei Ampere. Auf Wear gibt es ein kleines Feuerwerk mit ordentlich Cheese und ultimativer Radiotauglichkeit. Von den letzten Jahren schickt uns mit basslastiger Kompromisslosigkeit zurück in Kello. Der Engländer Addison Groove hat in der letzten Dekade die Szene so aufgemischt wie kaum ein anderer. Mit Hits wie Footcrap oder Alibi hat er sich in die Herzen von Mode Selector, Lofa und noch ein paar andere tausend Menschen gespielt. Dein Lieblingsnasenblöder DJ kann davon ein Liedli singen. Wie uns das Vocal Sample öfters erzählen wird, heisst der nächste Tune Brand New Drop und kommt von seiner brandaktuellen Fred Neutron LP, auf welcher er dort weitermacht, wo er aufgehört hat. Dicky Basslines, Banger 808s und Gunfinger Vocals. Für ein hohes Level an Vitamin gib ein F. Sonics Coming In, direkt aus San Francisco, mit einem kurzen Zwischenstopp in Luzern. Wie im Intro erwähnt, hat mich der Output vom Label Dionysian Mysteries in den letzten Wochen massiv überzeugt. Der erste von satten 5 Bangers in dieser Show heisst To Cast a Shadow vom US-Amerikaner Buzzkill. Ein Tune so rough und düster, dass er schon die Antithese zur Dachterrasse ist. 80er EBM-Vibes, nope, nicht EDM, sondern EBM, Electronic Body Music katapultiert dich straight in den vierten Keller von deinen Träumen. Vermutlich erübrigt sich zu sagen, dass das Ding Ampere fucking certified ist, oder? Next up mit Liebhabermaterial aus dem 18. Während Lo-Fi House zu diesem Zeitpunkt den Zenit längst überschritten hat, hat es dann eben doch hin und wieder einen Tune gegeben, wo alles konsequent niederbrennt hat. Boogie Mania von Anthony Fade ist schnell zu einer Geheimwaffe im Arsenal der rüdesten House-DJs geworden und zerlegt auch heute noch jede Party in ihre Einzelteile. Also würde, wenn Partys noch ein Ding wären. Thank you. Ist manchmal mehr. Der dänische Produzent BioRoot schaltet auf dem Track 129 Pistol Grip dank harten Drums und Ghetto House Vocals deinen Tag mal dezent aufs Elfi. Der zweite Tune vom Luzerner Label Dionysian Mysteries, der für mich momentan alles richtig macht. Das nice 36 Mafia Sample vermischt sich homogen mit einem Ghetto House Stampfer, der deinen Puls auf gefährlich hohes Niveau bringt. Es ist nicht viel dran und darum ist es extra tasty. SRF Virus. Wir tanzen zum Schwanenplatz. Jeb richtig rote aus nächster Ding kommt aus der wohl schönsten Stadt der Schweiz. Und das kommt von einem Basler. Der dritte Tune im Bunde, der vom Label Dionysian Mysteries kommt. Power Struggle von Detach wählt aber ein bisschen einen reduzierteren Approach zum 90er Throwback-Fetisch. Breakbeats und saftige Bass stehen front and center, während wir mit smoothen Vibes in Kosmos rausdriften. Oh! Jägopf Luzern, oder? Dionysian Mysteries setzt zum vierten Punch an. Le Jeune Flux hat auf dem Label einen Standout-Track platziert. Auf Lies and Deception gleiten wir durch postzivilisatorische Wastelands. Irgendwo zwischen Blade Runner und Star Wars. Der X-Wing ist ready und der Replicant neutralisiert. Natürlich findest du alle Tunes von dieser Show in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Totaler No-Brainer für Freunde von der gepflegten Horizonterweiterung. Ampere kumpeln wir gerne mal über einen Röstigraben. Darum begeben wir uns also Richtung Genf, wo der umtriebige Produzent Lazy Life mit John Deere einen delikaten House-Tune droppt, der ein bisschen feiner daherkommt, als der Name vermuten lässt. Das Ding ist auf seinem eigenen Label Le Ski Club rausgekommen. Genauer gesagt auf dem zweiten Release von dem doch eher super dope Label. Smooth Stuff für Entspannungstherapien auf dem Balkon oder die After Hour auf Zoom. Nachdem wir den Blick auf die ein bisschen obskureren Vertreter von der Schweizer Elektronikasphäre geworfen haben, geht es weiter mit der Speerspitze. Der Berner D-Tron gehört zur A-List vom internationalen Circuit. Hochrespektiert als erstklassiger DJ und Produzent schlägt er die Brücke zwischen Pop-Appeal und Dancefloor-Impact. Der folgende Tune namens Body Electric ist eine lebensbejahende, leichtfüßige Schönwetterhymne, die während knapp 5 Minuten nur Jubelstimmung erlaubt. Mit düschle Regen gegen Cocktailschirm, ein Classic Ampere-Floskel. Wir steppen weiter mit Wohlfühlmaterial aus der Heimat. A Smooth as Silk zeigen Becca und Tina auf dem Track Mom's House, wo Morris Audio eins der wohl wichtigsten House-Labels aus der Heimat ist. Ein Track gemacht für frühlingshafte Freudenausbrüche, zugängliches Tagtraummaterial, das sich mit lockeren Drums, dopem Vibe und einem absoluten Killer-Vocal während der letzten Woche in meine Daily-Playlist gespielt hat. Liebe geht raus! Underground, das Ohr in die Zukunft. keine Finger mehr an der Hand. Wir zählen den 5. Tune vom Luzerner Label Dionysian Mysteries, der ein weiteres Schmuckstück aus der Schweizer Kulturkiste ist. Metropolitan Soul Museum zeigen auf dem Track Talon gefühlvolle Elektro, wo uns von der Ekstase wieder langsam zurück in die Realität driften lässt. Die 36. Folge von Ampere kehrt also kurz vor dem Schlussspurt nochmal zurück auf den Boden der Tatsachen. Bei 5 Minuten bleiben uns noch in dieser Folge von Ampere. Darum gibt es noch einen Last-Minute-Abstecher in tropische Gefilde, sodass wir den Karren genüsslich ausrollen können. Auf dem Track Ivory schickt Genfer Combo Amami, Dancehall, Indie, Bass und alles andere Coole für einen Fiebertraum in Kosmos und liefert Kurzferien gegen einen Wohnzimmer-Kollo, natürlich all-inclusive. Big Ups sind bei der 36. Folge von Ampere dabei gewesen. Natürlich findet ihr alle Tunes von dieser Show in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify oder alle Shows zum Nachhören auf der Webseite von deinem Lieblingsportal. Stay strong, wir hören uns nächste Woche zu einem weiteren Sturmstoss hier bei Ampere auf SRF Virus.